Mehrkosten in Milliardenhöhe sind absehbar. Dazu dringend mehr Deutschlehrer, Dolmetscher und Ärzte. Und offen ist auch die Frage, was mit den Flüchtlingen geschieht, die in Deutschland bleiben dürfen. Länder und Kommunen werden ungeduldig und ermahnen den Bund zu handeln. Schnellere Asylverfahren fordert etwa im Deutschlandfunk-Interview der Woche Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD. Das ist gut für diejenigen, die beispielsweise aus Syrien kommen, weil dann sie schneller in die Kommunen können und dort dann die eigentliche Integration direkt in Angriff genommen werden kann. Das heißt Sprachkurse, das heißt Integration in den Arbeitsmarkt, damit man sie wirklich auch aufnehmen kann. Ebenfalls im Deutschlandfunk kritisiert Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei Angela Merkel persönlich. Frau Bundeskanzlerin sitzt auf dem Sonnendeck und ruft uns fröhlich zu, wir sollen die Probleme lösen. Tatsächlich hat aber die Bundesregierung bekannt gegeben, dass die Flüchtlingszahl von 200.000 am Jahresanfang auf 450.000 im Frühjahr, jetzt auf 800.000 angemeldet worden ist. Und bis heute gibt der Bund keine Gelder, damit wir die schnellere Integration leisten. Das stimmt nur bedingt. Der Bund hat den Ländern zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe zugesagt. Doch über die genaue Summe besteht in der Großen Koalition noch keine Einigkeit. Die Kommunen hoffen nun auf konkrete Zusagen beim nächsten Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am 24. September. Das Kernproblem aber bleibt, ein Gesamtkonzept der Bundesregierung zur Bewältigung der Flüchtlingskrise fehlt. Stattdessen werden die Forderungen nach einer gemeinsamen europäischen Strategie immer zahlreicher. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, geht es dabei vor allem um den Umgang mit Armutsflüchtlingen vom Balkan. Wir wollen, dass auf europäischer Ebene festgelegt wird, was die Europäische Union als sichere Herkunftsländer bezeichnet. Und dazu gehören insbesondere alle Beitrittskandidaten der Europäischen Union. Ein Vorschlag, den der EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos begrüßt. Doch die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten auch auf Kosovo, Albanien und Montenegro stößt bei Flüchtlingsorganisationen und bei der Opposition im Bundestag auf scharfe Kritik. Auch de Maizières zweite Forderung, in Griechenland und Italien zentrale Aufnahme- und Registrierungsstellen für Flüchtlinge einzurichten, löst bei der grünen Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, Widerspruch aus. Im Moment ist es nicht mal so, dass die Leute mit Wasser und Nahrungsmitteln versorgt werden. Denen jetzt noch die Verfahren aufzudrücken, das ist Politik auf dem Rücken der Flüchtlinge und auf dem Rücken des Rechts auf Asyl. Ich halte davon nichts. Die Europäische Kommission steht abwechselnd unter Beschuss, weil sie nach Ansicht ihrer Kritiker zu wenig oder das Falsche tut. Brüssel agiert unerträglich zögerlich, meint in der Bild-Zeitung Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Verärgert ist der CSU-Politiker unter anderem, weil es noch immer keine EU-weite Quote für die Verteilung der Flüchtlinge gibt. Das kritisiert in seinem aktuellen Videopodcast auch SPD-Chef Sigmar Gabriel. Es kann nicht sein, dass einige in Europa gar keinen Flüchtling aufnehmen wollen und dann nur wenige Länder übrig bleiben, die die Integrationsleistung alleine bringen müssen. Großbritannien und viele osteuropäische Mitgliedstaaten wehren sich bislang gegen eine solche Flüchtlingsquote. Bis Jahresende soll nun ein Vorschlag vorliegen, kündigt die Europäische Kommission an. Mitte November wollen die EU und die Afrikanische Union bei einem Gipfeltreffen zudem darüber beraten, was sich gegen die Fluchtursachen in den Herkunftsländern unternehmen lässt.